Das Haar der Berenike, den imaginativen Text des französischen Nobelpreisträgers für Literatur Claude Simon, hören Sie heute in einer von Klaus Schöning für das Radio bearbeiteten zweisprachigen Fassung. La Chevelure de Bérénice geht zurück auf 23 Bilder des spanischen Malers Joan Miró. Claude Simon ließ sich von den Bildern zu 69 poetischen Miniaturen inspirieren, erstmals veröffentlicht 1966 in der gemeinsamen Kunstmappe FAM. In einer Folge von Momentaufnahmen, die einen fotografischen Blick zeigen, aus verschiedenen Perspektiven in unterschiedlicher Distanz, werden wir Zeuge von Vorgängen am Strand, in den Dünen, auf dem Meer und am Hafen. Über allem, am nächtlichen Himmel, schwach leuchtend, das Haar der Berenike, ein verstreuter Sternenhaufen, der im Sternbild des Löwen das Schweifende bildet. Das Haar der Berenike, La Chevelure de Bérénice, von Claude Simon, aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Zweisprachige Funkbearbeitung und Regie Klaus Schöning. Lourde, tout entière vêtue de noir, la tête couverte d'un fichu noir, elle traversa la plage déserte. Arrivée près du bord, elle s'assit sur le sable, fit asseoir l'enfant à côté d'elle, après quoi elle resta là, les deux mains posées un peu en arrière, les bras en été, le buste légèrement renversé, regardant la mer, les jambes allongées, croisées. Schwer, ganz in Schwarz gekleidet, den Kopf mit einem schwarzen Tuch bedeckt, ging sie über den einsamen Strand. Am Ufer angekommen, setzte sie sich in den Sand, ließ das Kind sich neben sie setzen, worauf sie so blieb, die beiden Hände ein wenig nach hinten gelegt, auf die Arme gestützt, den Oberkörper leicht zurückgeneigt, das Meer betrachtend, die ausgestreckten Beine gekreuzt. À travers la trame de ses bas, on pouvait voir sa peau très blanche. Elle portait des espadrilles noires aux semelles de cordes effilochées, barbues. Les cordons des espadrilles se croisaient noués par derrière, un peu plus haut que la cheville. Durch das Gewebe ihrer Strümpfe hindurch konnte man ihre sehr weiße Haut sehen. Sie trug schwarze Espadrilles mit ausgefransten, bärtigen Hanfsohlen. Die hinten zugeschnürten Bänder der Espadrille kreuzten sich etwas oberhalb der Knöchel. D'une, qui dessinait deux bosses molles, le fond du creux entre les deux coupé par la ligne horizontale de la mer grise, le ciel au-dessus, gris aussi, plus clair toutefois, un plafond immobile de nuages au ventre pâle boursouflé. Sur le flanc lisse de la dune, le vent avait dessiné des stries parallèles dans le sable, sinueuses comme les veines d'une planche. Düne, die zwei weiche Höcker zeichnete. Der Boden der Mulde zwischen den beiden, von der horizontalen Linie des grauen Meers durchschnitten. Der Himmel darüber ebenfalls grau, wenn auch heller. Eine reglose Decke aus Wolken mit blassen, aufgedunsenen Bäuchen. Auf dem glatten Hang der Düne hatte der Wind parallele Rillen in den Sand gezeichnet, gewunden, wie die Maserung eines Bretts. Elle retira ses bas, l'un après l'autre, les roulant à mesure, ses cuisses un peu grasses, laiteuses. Elle mit soigneusement chacun des bas dans chacune des espadrilles, se leva et entra dans l'eau, relevant sa jupe, mais pas assez. Une vague plus haute l'atteignit, mouillant une bande ondulée, irrégulière, plus noire que le noir. Sie zog ihre Strümpfe aus, einen nach dem anderen, sie nach und nach zusammenrollend. Ihre Schenkel ein wenig dick, milchig. Sie steckte jeden Strumpf sorgfältig in eine Espadrille, stand auf und ging ins Wasser, dabei ihren Rock hochhebend, jedoch nicht genug. Eine höhere Welle erreichte ihn, einen unregelmäßigen, gewellten Streifen nässend. Schwärzer als das Schwarz. Cercle de tonneau rouillé, à demi ensablé, et une pièce de bois gris foncé, veinée de gris clair, les veines constituées d'un bois plus dur sans doute que celui qui se trouvait dans leur intervalle, de sorte qu'elles saillaient légèrement en relief, tantôt très fines et serrées, tantôt s'élargissant, s'écartant, se divisant, contournant un nœud au centre duquel s'ouvraient de minces fissures en forme d'étoiles, les stries se resserrant aussitôt après, de nouveaux parallèles légèrement ondulés, comme une chevelure après le passage d'un peigne. Rostige, halb versandete Fassreifen und ein dunkelgraues Stück Holz, hellgrau gemasert. Die Maserung vermutlich aus härterem Holz als jenes, das sich in ihren Zwischenräumen befand, so dass sie leicht reliefartig hervortrat, bald sehr fein und dicht gedrängt, halb breiter werdend, auseinanderstrebend, sich teilend, um einen Knorren laufend, in dessen Mitte sich feine Risse in Form eines Sterns öffneten, worauf die Rillen sich sofort wieder zusammendrängten, von neuem parallel, leicht gewellt, wie Haare nach dem Kämmen. Longue herbe gris-vert, non pas plate, mais cylindrique, semblable à des touffes de poils clairsemées, parfois le vent les inclinait, puis elles se relevaient, reprenaient leur immobilité, courbées toutes dans le même sens. Lange grau-grüne Gräser, nicht flach, sondern zylindrisch, gleich spärlichen Haarbüscheln. Manchmal bog sie der Wind, dann richteten sie sich wieder auf, zu ihrer Reglosigkeit zurückkehrend. Alle in dieselbe Richtung gekrümmt. Trois, s'en allant là-bas au loin, déjà le long du rivage. Parfois l'une d'elles se baissait, ses compagnes poursuivant leur marche, puis s'arrêtant, se retournant, jusqu'à ce qu'elle se relevât, les rejoignit, la tête baissée, regardant, semblait-il, quelque chose dans le creux de sa main, les deux autres se penchant aussi pour voir, toutes trois immobiles, un moment leur tête se touchant, le vent emmêlant leurs cheveux. Après quoi, elles reprenaient leur marche, minuscules sur la grève. Un instant, son bras s'écarta d'elle, s'élevant jusqu'à l'horizontale d'un mouvement rapide, puis retomba le long de son corps. Le chien s'élançant, bondissant, oscillant d'avant en arrière, cuivré avec ses oreilles molles, sa queue dentelée. Puis, elles disparurent d'abord derrière les herbes hachées, puis derrière la dune elle-même. Drei gingen dort drüben, schon weit entfernt am Ufer entlang. Manchmal bückte sich eine von ihnen, während ihre Gefährtinnen ihren Weg fortsetzten. Dann stehen blieben, sich umdrehten, bis sie sich aufrichtete, sie wieder einholte, den Kopf gesenkt, anscheinend etwas in ihrer hohlen Hand betrachtend, worauf auch die beiden anderen sich vorbeugten, um nachzusehen. Alle drei einen Moment lang regungslos, während ihre Köpfe einander berührten, der Wind ihr Haar zerzauste, worauf sie ihren Weg wieder aufnahmen, winzig klein auf dem Strand. Einen Augenblick lang hob sich ihr Arm in einer raschen Bewegung bis zum Horizont, sank dann wieder an ihren Körper herab, indes der Hund losrannte, in die Höhe sprang, vor- und zurücklief, kupferfarben mit seinen weichen Ohren, seinem gezackten Schwanz, dann verschwanden sie. Zuerst hinter den schraffierten Gräsern, dann hinter der Düne selbst. À demi ensablé aussi, une casserole. Percée, émaillée, bleue, le pourtour du trou autour duquel l'émail avait sauté était d'un brun rouille. L'émail, usé par le frottement, avait aussi disparu sur les bords extérieurs de sa queue, cerné ainsi d'un trait noir, percé au bout d'un trou, dressé en oblique. Ebenfalls halb versandet, eine durchlöcherte Kasserolle, blau emailliert. Der Rand des Lochs, um das herum das Email abgesplittert war, hatte eine rostbraune Farbe. Das abgescheuerte Email war auch an den äußeren Rändern seines Stiels verschwunden, so dass er mit einem schwarzen Strich eingefasst war, am Ende von einem Loch durchbohrt und schräg nach oben gerichtet. Elles réapparurent à droite de la dune. Le chien d'abord, toujours bondissant, fou, puis faisant volte-face, s'immobilisant, tourné vers elle, encore invisible, les deux pattes de devant et le museau à ras de terre, l'arrière-train levé, la queue fouettant l'air, les regardant s'approcher, la tête de celle qui marchait à droite, dépassant la première, la pente oblique de la dune, puis son buste, en même temps qu'apparaissait la tête de la seconde, puis le corps de celle de droite tout entier, la tête et le corsage géranium de la seconde, la tête de la troisième, la première disparaissant à ce moment, cachée par la pièce de bois, tandis que le corps tout entier de la troisième se démasquait, la première réapparaissant à droite de la pièce de bois, celle du milieu cachée à son tour, et ainsi de suite. Et à la fin, toutes les trois, entièrement visibles, lentes, avec leurs lourdes croupes, la robe noire et les deux corsages clairs, cheminant. Sie tauchten rechts von der Düne wieder auf. Zuerst der Hund, noch immer närrisch springend, dann umkehrend, stehen bleibend, den noch unsichtbaren zugewandt, die beiden Vorderpfoten und die Schnauze dicht am Boden, das Hinterteil hochgereckt, mit dem Schwanz die Luft peitschend. Als er sie herankommen sah, der Kopf derjenigen, die rechts ging, ragte als erster über den schrägen Hang der Düne hinaus. Dann ihr Oberkörper zur gleichen Zeit, wie der Kopf der zweiten auftauchte, dann der ganze Körper der Rechtsgehenden, der Kopf und die geraniumrote Bluse der zweiten, der Kopf der dritten, indes die erste in diesem Moment hinter dem Stück Holz verschwand, während der ganze Körper der dritten zum Vorschein kam, die erste rechts von dem Stück Holz wieder auftauchte, die mittlere ihrerseits verborgen wurde und so weiter, und schließlich alle drei ganz sichtbar, langsam, mit ihren schweren Gesäßen, das schwarze Kleid und die beiden hellen Blusen, dahinschreitend. Maintenant, elles avaient presque atteint les premières barques tirées sur le sable, et entre lesquelles ils gisaient sous la toile tendue d'un bord à l'autre, enfermant l'odeur de poisson, de mazout, couchés sur les filets entassés, pailletés d'écailles brillantes, endormis dans des attitudes d'hommes, foudroyés, tête renversée, cou offert au couteau, les joues et le menton couverts de poils noirs, un bras relevé arrondi, entourant la tête, une jambe étendue raide, l'autre à demi pliée, le bas du pantalon retroussé jusqu'à la moitié du mollet, des mouches marchant sur leurs mains, leur visage posé au coin de la bouche ouverte. Jetzt hatten sie fast die ersten auf den Sand gezogenen Boote erreicht, zwischen denen die Männer lagen. Unter dem von einem Bord zum anderen gespannten Segel, den Geruch von Fisch, von Treiböl einschließend, hingestreckt auf Haufen von Netzen, die mit Pailletten glänzende Schuppen besetzt waren, eingeschlafen in der Haltung vom Blitz erschlagener, zurückgebogene Köpfe, dem Messer dargebotener Hals, Wangen und Kinn mit schwarzen Haaren bedeckt, einen Arm erhoben, gerundet um den Kopf gelegt, ein Bein steif ausgestreckt, das andere halb gebeugt, die Hose bis zur Hälfte der Waden aufgekrempelt, indes Fliegen über ihre Hände ihre Gesichter liefen, im Winkel des geöffneten Mundes saßen. Geranium, ou plutôt rose cyclamène, l'autre corsage, vert pomme. Geranium rot oder vielmehr Zyklamen rosa, die andere Bluse apfelgrün. Les plus jeunes jouaient au ballon, ils portaient des tricots déchirés. Le ballon s'élevant lourdement, grisâtre, et longtemps après, on entendait le bruit mat des pieds nus frappant le cuir apporté par la brise, et les échos de leurs cris. L'idiot à grosse tête, le boiteux courant en claudiquant, bloquant le ballon, un genou à terre, de son pied difforme, enflé, éléphantiasis ou quoi. Vent mou qui faisait ondoyer les herbes sur les dunes, chauve chevelure des morts. Die Jüngeren spielten Ball. Sie trugen zerrissene Trikots, indes der Ball schwerfällig gräulich in die Höhe stieg. Und lange danach hörte man das von der Brise herbeigetragene matte Geräusch der das Leder tretenden nackten Füße und die Echos ihrer Schreie. Der Idiot mit dem großen Kopf, der Hinkende, rannte humpelnd den Ball abblockend, ein Knie auf dem Boden mit seinem unförmigen Fuß, Elephantiasis oder so. Ein sanfter Wind, der die Gräser auf den kahlen Dünen wogen ließ. Haar der Toten. Chat aux aisselles poilues. Katze mit haarigen Achselhöhlen. Duel de tonneaux aussi ça et là. Courbe brune comme les côtes d'un animal rongé. Éparse. Auch Fassdauben hier und dort. Braune Bögen wie die Rippen eines abgenagten Tiers. Verstreut. Chaque soir, à Annan dans la nuit marron. La mer marron à Annan. Les étoiles qui vont et viennent sous eux, arc-boutées, poussant du dos les éclats du fanal sur leurs épaules, luisantes de sueur, sortant de la nuit épaisse à chaque poussée. On peut entendre craquer les membrures, l'énorme barque se profilant, monstrueuse, noire, sur le fond des constellations. Le bouvier, les chiens de chasse, l'hydre femelle, leurs jambes pataugeant dans les étoiles entrechoquées, la masse obscure, gémissant, oscillant, mais toujours désespérément inerte. Chaque soir, les vagues marrons sortant l'une après l'autre du fond de la nuit, se brisant, avançant lentement en ligne parallèle, déferlant, déroulant le tapis de reflets, la tête du serpent, l'aigle, le cocher, s'allumant et s'éteignant. Enfin, il bougea, glissa. Ils crièrent plus fort, en tenant un chant de triomphe, mais presque aussitôt, il s'immobilisa. Le chant cessa. Jeden Abend, keuchend in der braunen Nacht, dem braunen Meer, keuchend zwischen den Sternen, die unter ihnen kommen und gehen, aufgestemmt, mit dem Rücken schiebend, das Licht der Laterne auf ihren schweißglänzenden, aus der finsteren Nacht tauchenden Schultern. Bei jedem Schub kann man die Spanten des riesigen Boots knarren hören, das sich monströs schwarz abhebt vom Hintergrund der Sternbilder. Der Bärenhüter, die Jagdhunde, die Wasserschlange. Ihre Beine warten in den aufeinanderprallenden Sternen. Die dunkle Masse stöhnend, schwankend, aber noch immer verzweifelt, reglos. Jeden Abend tauchen die braunen Wellen eine nach der anderen aus der Tiefe der Nacht, sich brechend, langsam vorrückend, in parallelen Reihen brandend, den Teppich der Spiegelungen entrollend. Der Kopf der Schlange, der Adler, der Fuhrmann, aufleuchtend und erlöschend. Endlich bewegte es sich, glitt. Sie schrien lauter, einen Triumphgesang anstimmend. Aber fast gleich darauf blieb es stecken. Der Gesang brach ab. Tellement chaud que la mer elle-même semblait suer. Je pouvais la sentir s'écoulant le long de mes membres visqueuses, s'insinuant. So heiß, dass das Meer selbst zu schwitzen schien. Ich konnte spüren, wie es an meinen Gliedern herabrann, zähflüssig, einsickernd. Reprenant souffle, silencieux, aligné, immobile, sans se détacher de lui, collé par le dos. À chaque vague, les étoiles rapides se ruaient autour de leurs jambes, les éclaboussant, puis se retiraient. La chevelure de Bérénice, Pégase, laissant voir leurs chevilles à demi enfoncées dans le sable marron, chaque soir, jour après jour. Wieder Atem schöpfend, schweigend, aneinandergereiht, regungslos, ohne sich von ihm zu lösen, mit dem Rücken festgeklebt. Bei jeder Welle drängten sich die schnellen Sterne um ihre Beine, sie bespritzend, zogen sich dann zurück, das Haar der Berenike, Pegasus, ihre halb im braunen Sand eingesunkenen Knöchel zeigend, jeden Abend, Tag für Tag. Poil collé, moite, dans les plis obscurs de son corps noir, embrouillé, semblable à ses griffonnages d'enfant, appuyant fort la mine de plomb, crevant le papier, se déchirant, fente. Verklebte feuchte Haare in den dunklen Falten ihres Körpers, schwarz, wirr, den Kritzeleien von Kindern ähnlich, die fest die Bleimine aufdrücken, das Papier durchstechend, das aufreißt, Spalt. Rose cyclamen. Cyclamen rosa. Une toile de sac servait de porte. Elle l'écarta, apparut vêtue de noir, criant comme un oiseau nocturne. Sa voix éraillée déchirant le crépuscule, appelant les enfants. La lumière allumée, huileuse, à travers la toile, on pouvait voir la flamme de la lampe, c'est-à-dire plutôt une tache diffuse, safran, bue par la trame de ficelle, comme par un buvard. Quelque chose cuisait en crépitant, douceâtre effluve d'huile rance chaude. Ein Sackleinen diente als Tür. Sie schob es beiseite, erschien schwarz gekleidet. Schreiend wie ein Nachtvogel, ihre heisere, die Dämmerung zerreißende Stimme. Die Kinder rufend. Das angezündete Licht ölig. Durch das Leinen konnte man die Flamme der Lampe sehen. Das heißt vielmehr einen diffusen, safrangelben Fleck, von dem groben Bindfadengewebe aufgesogen, wie von Löschpapier. Etwas kochte, prasselnd süßliche Dünste heißen, ranzigen Öls. Forcé de fermer à demi les yeux, je la vis, silhouette rongée par la lumière, réduite à un fil dans l'espace terreux, où ça et là éclatait. Gezwungen, die Augen halb zu schließen, sah ich sie, eine vom Licht zerfressene Silhouette, auf einen Faden geschrumpft, in dem erdfahlen Raum, in dem hier und dort funkelnd Cyclamen, ou plutôt Lila fane fructis ventris tui. Zyklamen, eher verwelkter Flieder, fructis ventris tui. U, répété ui, en forme de cri d'oiseau, le bec de cuivre ouvert en croissant la langue dardée vermillon pâle. Ü wiederholt ui, wie ein Vogelschrei, der kupferne Schnabel geöffnet, sichelförmig, die pfeilspitze Zunge blass, zinnoberrot. On dit que pour qu'ils chantent mieux, on leur crève les yeux, lançant alors dans leur nuit les notes stridentes indigo, pervenche, turquoise, canari, rouge-gorge, déchirant l'obscurité. Man sagt, dass man ihnen, damit sie besser singen, die Augen aussticht, in ihrer Nacht dann die schrillen Töne ausstoßend, indigo, veilchenblau, türkis, kanariengelb, Rotkehlchen, die Dunkelheit zerreißend. Femme chouette. Eulenfrau. La toile de sacre tomba, obstruant la porte. Elle resta là, se profilant en ombre chinoise, un chat à ses pieds. Je pouvais toujours sentir cette odeur d'huile chaude soulevant le cœur. Das Sackleinen fiel wieder herab, die Tür versperrend. Sie blieb dort stehen, sich als Schattenriss abzeichnend, eine Katze zu ihren Füßen. Ich konnte noch immer jenen Geruch von heißem Öl wahrnehmen, Übelkeit erregend. Chaudron de fonte noire au ventre croûteux de suie pour cuire les anguilles. Kessel aus schwarzem Gusseisen mit rußverschorftem Bauch zum Kochen der Aale. Chat en pantalon à rayures horizontales, barrant ses pattes, Père Dieu phosphorescent, vitreux un instant. Pastille vert pâle sans âme, un instant, puis plus rien. Nyctalope. Katze in Hosen mit Querstreifen rings um ihre Beine. Paar phosphoreszierender, glasiger Augen einen Moment lang. Blassgrüne Pastillen ohne Seele einen Augenblick lang. Dann nichts mehr. Tagblind. Animaux faméliques aux poils raides, collés en dents de scie, aux dents luisantes. Chiens attachés par une ficelle, sous les charrettes, cheminant parmi les ombrages des platanes qui bordent la route. Parfois, le conducteur dormait dans un hamac fait de vieux sacs, suspendu entre les roues, et au-dessous duquel on pouvait voir les quatre sabots de la mule se soulever et se poser alternativement sans avancer. Il fallait ralentir et klaxonner longtemps jusqu'à ce qu'il se réveillât, sautant à moitié endormi entre les roues, courant jusqu'à la tête de l'attelage, saisissant le bridon et ramenant la charrette sur le côté droit. Ausgehungerte Tiere mit starrem, sägezahnartig verklebtem Fell und blinkenden Zähnen. Hunde mit einer Schnur angebunden unter den Karren, die im Schatten der die Straße säumenden Platanen ihres Weges ziehen. Manchmal schlief der Fuhrmann in einer Hängematte aus alten Säcken, die zwischen den Rädern hing, und unter der man sehen konnte, wie die vier Hufe der Mauleselen sich abwechselnd hoben und senkten, ohne sich fortzubewegen. Man musste bremsen und lange hupen, bis er aufwachte, halb schlafend, zwischen den Rädern an die Spitze des Gespanns rennend, die Trense ergreifend und den Karren wieder auf die rechte Seite lenkend. Sack empilé sur les quais. Et d'où se dégageait la violente odeur poivrée des caroubes, de soufre, piquant les narines. Dock interminable, où les longs murs d'usine en briques jaunes mal cuites, bordant les rues défoncées, poussiéreuses des faubourgs, et contre lesquelles on les aligna pour les fusiller. Auf den Quais gestapelte Säcke, denen der starke, pfeffrige Geruch von Johannesbrot, von Schwefel entwich, in die Nase stechend. Endlose Docks, oder entlang den aufgerissenen, staubigen Straßen der Vororte, die langen Fabrikmauern aus schlecht gebrannten, gelben Backsteinen, an denen man sie aufreihte, um sie zu erschießen. allongée comme endormie, mais trop immobile. Les mouches sur eux n'ont pas marchant, mais en grappe noire, agglutinées. Les pieds sales, chaussés d'espadrilles aussi. Da liegend, wie eingeschlafen, aber zu regungslos. Die Fliegen auf ihnen nicht laufend, sondern in schwarzen Trauben zusammenklebend. An den schmutzigen Füßen ebenfalls Espadrille. Docker ou quelque chose comme ça. Vague métier de port, soutier, cireur de chaussures. Quatre ou cinq silencieux appuyés du dos contre la paroi des briques vernissées comme à un urinoir. Morne, fumant de courtes choses brunes, la casquette sur les yeux. Pièce de 6 mètres sur 7 environ, absolument nue, à l'exception de l'ampoule couverte de chure de mouche qui pendait au plafond. On poussait la porte, qui donnait de plein pied sur la rue, et on entrait, agressé pour ainsi dire, par le silence et la lumière crue. De temps à autre, l'un d'eux crachait par terre, sans baisser la tête ni détourner les yeux. Dans le coin opposé, il y en avait 6 ou 7, vêtus de combinaisons, décolorés à force d'avoir été lavés. Non plus rose bleue ou amande, mais d'une seule et même teinte, semblait-il, javelisée pour ainsi dire, à peine différenciée par de pâles modulations bordées par ce qui avait été sans doute autrefois de la dentelle, maintenant, de vagues festons jaunâtres, ajourés, pendants. Ou peut-être, simplement les franges de la soie élimées. Certaines relevant une jambe, c'est-à-dire tout leur poids reposant sur la jambe opposée, raide, oblique. Le pied un peu en avant du mur, les fesses collées contre la paroi de céramique. La plante de l'autre pied à plat contre celle-ci, le talon touchant la fesse de façon que la cuisse soit à peu près à l'horizontale et que le bas de la combinaison relevé par le dessus bombé de celle-ci dessine un S couché dévoilant. Docker oder etwas in der Art. Irgendwelche Hafenberufe, Kohlentrümmer, Schuhputzer. 4 oder 5 schweigend mit dem Rücken an die Wand gelehnt. Glasierte Backsteine wie ein Pissoir. Trübsinnig, kurze braune Dinger rauchend. Die Mütze über die Augen gezogen. Raum von etwa 6x7 Meter, völlig kahl. Ausgenommen die mit Fliegendreck bedeckte Glühbirne, die von der Decke hing. Man stieß die Tür auf, die zu ebener Erde direkt auf die Straße ging, und trat ein. Sozusagen angegriffen von der Stille und dem grellen Licht. Hin und wieder spuckte einer von ihnen auf den Boden, ohne den Kopf zu senken oder die Augen abzuwenden. In der Ecke gegenüber standen 6 oder 7 in durch vieles Waschen ausgebleichten Unterkleidern. Nicht mehr rosa, hellblau oder mandelgrün, sondern von ein und derselben Farbe, gleichsam geklort, hätte man meinen können. Kaum unterschieden durch blasse Nuancen, mit etwas umsäumt, was früher vermutlich Spitzen gewesen waren, jetzt unbestimmbare Festons, gelblich durchbrochen, herabhängend oder vielleicht einfach die Fransen der verschlissenen Seide. Einige mit angehobenem Bein, das heißt, dass ihr ganzes Gewicht auf dem anderen, schräg vorgestreckten Bein ruhte, den Fuß etwas von der Mauer entfernt, das Gesäß an die Keramikwand gepresst, die Sohle des anderen Fußes flach an sie gedrückt, wobei die Ferse das Gesäß auf eine Weise berührte, dass sich der Oberschenkel ungefähr in der Waagrechten befand und der Saum des Unterkleids hochgezogen von der gewölbten Oberseite des Schenkels ein liegendes S zeichnete, enthüllend. Entre ses cuisses. Höhle zwischen ihren Schenkeln. Broussailleux, bouchig. Pouvant imaginer leur regard, comme des lignes pointillées qui, sur un plan de la salle, c'est-à-dire un carré approximatif, auraient dessiné comme un réseau ténu s'entrecroisant, convergent, vers les formes boursouflées semblables, vues d'en dessus, à ces sortes d'invertébrés en forme d'étoiles irrégulières, aux protubérances ballonnées, aux branches pourvues d'ongles, se répartissant autour et à partir de deux centres pileux, la tête et le bas-ventre, confondus ou rapprochés l'un de l'autre. Sich ihre Blicke als punktierte Linien vorstellend, die auf einem Plan des Saals, das heißt ungefähr eines Vierecks, so etwas wie ein feines Netz gezeichnet hätten, sich kreuzend, wulstigen Formen zustrebend, die von oben gesehen jenen wirbellosen Tieren in Form unregelmäßiger Sterne ähnelten, geblähte Vorsprünge und mit Fingernägeln versehene Verästelungen aufweisend, sich ringsum und ausgehend von zwei ineinander fließenden oder nahe beieinander liegenden haarigen Zentren, dem Kopf und dem Unterleib, verteilend. Fin pointillé pouvant aussi être remplacé par des flèches ou vecteurs noirs sur le fond jaune du carrelage. Feine Punktierungen, auch durch Pfeile oder Vektoren zu ersetzen, schwarz auf dem gelben Grund des Fliesenbodens. D'art au corps épais d'encre de Chine, terminé comme un champignon par un fer à peu près équilatéral, cramoisi. Spieß mit dickem, tuschschwarzen Schaft, wie ein Pilz, in einer etwa gleichseitigen karmesinroten Spitze endend. Les festons javelisés se retroussant, leur chair tout entière, épaules, poitrine, cuisses, décolorées. Passé aussi, semblait-il, à l'eau de Javel, grisâtre, à l'exception des visages, violemment coloriés. Cyclamènes noirs, leurs yeux d'oiseaux fardés de bleu ou de vert. Une guirlande de roses était peinte tout autour de l'arc, au-dessus de la porte qui s'ouvrait dans le mur face à l'entrée, et par où on pouvait voir les premières marches d'un escalier, qui s'élevaient en tournant, leurs tiges entrelacées, épineuses, entourant le chiffre 8, suivi des lettres pesetas. Du port arrivait une odeur fade de vase, mêlée à celle des caroubes, longues gousses bosselées d'un mauve foncé pour les chevaux. Die hochrutschenden, geklorten Festons. Ihr ganzes Fleisch, Schultern, Brust, Schenkel, entfärbt. Anscheinend ebenfalls mit Chlorwasser gewaschen. Gräulich, mit Ausnahme der stark gefärbten Gesichter, Zyklamen, schwarz. Ihre Vogelaugen blau oder grün geschminkt. Eine Rosengirlande war um den Bogen über der Tür gemalt, die sich in der Wand gegenüber dem Eingang öffnete und durch die man die ersten Stufen einer Treppe sehen konnte, die sich drehend nach oben führte. Ihre verschlungenen dornigen Stängel umgaben die Zahl 8 und die ihr folgenden Buchstaben Pesetas. Vom Hafen kam ein fader Geruch von Schlick, vermischt mit dem des Johannisbrots, lange ausgebeulte Schoten von dunklem Mauve für die Pferde. Mâchoire de quel animal sur le sable, non loin de la casserole, maxillaire, os en forme de crosse aux manches allongées, plat, avec une rangée de longues dents jaunâtres parmi les herbes gris-vert, faiblement agitées par le vent, dunes aux aisselles velues. Sur le sable lisse, un oiseau avait laissé les traces de ses pas, délicats tridents à peine marqués, se suivant, dessinant des courbes, des boucles, se recoupant, nonchalante et fantasque, et le couvercle d'une boîte de conserve ouverte, l'une orange au bord dentelé, piquée de taches de rouille. Kinnlade welch eines Tiers, im Sand nicht weit von der Kasserolle, Knochen in Form einer Krücke mit länglichem, flachen Griff und eine Reihe langer gelblicher Zähne inmitten der schwach vom Wind bewegten graugrünen Gräser. Dünen mit zottigen Achselhöhlen. Im glatten Sand hatte ein Vogel die Spuren seiner zarten, dreizackigen Tritte hinterlassen. Kaum eingeprägt, einander folgend, Kurven, Schleifen zeichnend, sich überschneidend, sorglos und launisch, und der Deckel einer offenen Konservendose. Orangefarbener Mond mit eingekerbten, rostfleckigen Rändern. Sous le ciel gris là-bas, elle n'était plus maintenant que trois points minuscules, Geranium, Vert-Pomme et Noir. Unter dem grauen Himmel dort drüben waren sie jetzt nur noch drei winzige Punkte, Geraniumrot, Apfelgrün und Schwarz. Bah noir aussi, quoique jeune. Auch schwarze Strümpfe, obwohl jung. Peut-être en deuil. Vielleicht in Trauer. Ami. Freundinnen. Longeant la bordure baveuse des vagues. Am schaumigen Saum der Wellen entlanggehend. Une ligne en feston brunâtre, faite de détritus, algues, morceaux de bois flotté, doublait la frange d'écume plus loin. Une seconde encore, mais plus imprécise, vestige des tempêtes d'hiver. Parfois un arbre tout entier avec ses racines griffues convulsives. Eine bräunliche, festonförmige Linie, bestehend aus Abfällen, Algen, Treibholz, verdoppelte den Gischtsaum. Weiter entfernt noch eine zweite, aber undeutlicher, Überrest der Winterstürme. Manchmal ein ganzer Baum, samt seinen konvulsivischen, kralligen Wurzeln. Empreinte de leurs pieds nus en forme de guitare molle, allongée, étranglée en son milieu, couronnée par les marques des cinq orteils. Perles en creux, d'une faible concavité, quelquefois à peine marquées, plus profondes toutefois pour celles qui avaient marché le plus près de l'eau, dans le sable plat humide. Les contours des empreintes alors très nettes, formant de petites falaises, s'effritant parfois, minuscules éboulis, puis les traces disparaissant sur plusieurs mètres, lorsqu'une vague plus forte s'était étalée, les effaçant complètement. D'autres fois, elles restaient encore visibles, mais comme érodées. Imprécises cuvettes à demi comblées, les bords mous, arrondis, un peu d'eau persistant parfois, achevant de disparaître. Bu. Abdrücke ihrer nackten Füße in Form einer länglichen weichen Gitarre, in ihrer Mitte verengt, gekrönt von den Spuren der fünf Zehen, konkave Perlen von schwacher Vertiefung, manchmal kaum ausgeprägt, allerdings stärker bei derjenigen, die dem Wasser am nächsten durch den flachen, feuchten Sand gegangen war. Die Umrisse der Abdrücke dann sehr klar, kleine Steilwände bildend, manchmal abbröckelnd, winzige Erdrutsche. Dann verschwanden die Spuren über mehrere Meter, wenn eine stärkere Welle sich ausgebreitet hatte, sie völlig auslöschend. Andere Male waren sie noch sichtbar, aber gleichsam verwittert. Undeutliche Mulden, halb zugeschüttet, die Ränder weich, abgerundet. Manchmal noch ein wenig Wasser darin, allmählich versickernd, aufgesogen. Presque arrivé aux premières maisons du village, celle en noir se séparant, se dirigeant vers la droite, disparaissant derrière les buissons rabougris de tamarin. Fast bei den ersten Häusern des Dorfs angekommen, trennte sich die in Schwarz, sich nach rechts wendend, hinter den verkümmerten Tamarindensträuchern verschwindend. Des jardins arrosés parvenait l'odeur de la terre mouillée. Aus den besprengten Gärten drang der Geruch der nassen Erde. Certaines sentent la mer, les coquillages. D'autres, comme si on enfouissait son visage dans la mousse, trouvant au-dessous cet acre et noir parfum d'humus de... Einige riechen nach Meer, nach Muscheln. andere als vergrübe man sein Gesicht in Moos und fände darunter jenen herben schwarzen Humusduft von Conception, Incarnation, Consuelo, Conchita. Conception, Incarnation, Consuelo, Conchita. Sans doute, cet oiseau des sables, bêche claire sur le dos et au ventre blanc rayé, au cri bref, marchant très vite entre les herbes, comme un rat, criant sans doute en faisant vibrer sa langue. Vermutlich jener Sandvogel, hellbeige auf dem Rücken und am Bauch weiß gestreift, mit kurzem Schrei, sehr schnell zwischen den Gräsern laufend, wie eine Ratte, vermutlich schreiend, indem er seine Zunge vibrieren lässt. Vieille, qui saignait les poulets, en la leur coupant avec les mêmes ciseaux rouillés dont elle se servait pour vider les poissons, fendant leur ventre blême, crissant comme du satin, ils agonisaient longuement, avec des sursauts, des spasmes, des moments d'accalmie pendant lesquels le sang tombait goutte à goutte dans le bol, puis de soudains soubresauts de furieux battements d'ailes fouettant l'air où volaient des plumes cuivrées. Alte, die die Hühner schlachtete, indem sie sie ihnen mit derselben verrosteten Schere durchschnitt, die sie benutzte, um die Fische auszunehmen, ihren wie Satin knisternden, fahlen Bauch aufschlitzend. Ihr Todeskampf dauerte lange, mit Zuckungen, Krämpfen, Momenten der Ruhe, während deren das Blut Tropfen für Tropfen in die Schale fiel, dann jähes Zusammenzucken, wilde Flügelschläge, die Luft peitschend in der kupferfarbene Federn flogen. Portait un tablier quadrillé de fine raie ardoise. Entre ses genoux, elle serrait le bol au fond duquel la lune de sang allait s'agrandissant. Dans ses efforts pour la maîtriser, elle bougea. Elle pouvait l'empêcher de la secouer parfois si fort que le sang giclait en pluie, s'éparpillait, poussière de gouttelettes pas plus grosse qu'une tête d'épingle sur la paroi de porcelaine. Trug eine karierte Schürze mit feinen schiefergrauen Streifen. Zwischen ihren Knien hielt sie die Schale fest, auf deren Grund der blutige Mond ständig zunahm. Bei ihren Anstrengungen, es zu bändigen, bewegte sie sich, lockerte vermutlich für einen Augenblick die Knie, so dass die Schale die verrutschende rote Scheibe beinahe ausgeschüttet hätte, die jetzt auf einer Seite von einer weißen Porzellansichel gesäumt war. Obwohl sie seinen Kopf mit einer Hand festhielt, konnte sie es nicht daran hindern, ihn manchmal so heftig zu schütteln, dass das Blut spritzte wie Sprühregen, Staub von Tröpfchen, nicht größer als ein Stecknadelkopf auf der Porzellanwand. Près des barques, Sardines sans tête, pourries ou desséchées, raidies en arcles de cercle, couvertes de sable gris collé, la tête d'un gros poisson avec ses rangées de dents aiguës, l'œil vitreux, rond, noir, cerclé d'orange. In der Nähe der Boote Sardinen ohne Kopf, verfault oder vertrocknet, bogenförmig erstarrt, mit verklebtem grauem Sand bedeckt, der Kopf eines dicken Fischs mit seinen Reihen spitzer Zähne, das glasige Auge, schwarzes Rund, orange umrandet. Pâté de langue de rossignol ou quel oiseau, rouge-gorge, colibri, que des esclaves leur apportaient sur des plats ciselés. Dans mon esprit d'enfant, il me semblait que par l'effet d'un habile mécanisme caché, il devait en sortir un gazouillis mélodieux, cristallin, l'exquis concert de ces oiseaux morts, les imaginant, ces pâtés, sous forme de buissons ou de dômes, sans doute par assimilation avec ces globes recouvrant des arbres miniatures peuplés d'oiseaux empaillés et multicolores, hérissés de fines langues pointues, triangulaires, pourpre foncé, comme ces bizarres préservatifs que je vis plus tard, exposés dans une vitrine de pharmacien à Barcelone, en même temps que des gaines en caoutchouc pour la langue, pourvues de languettes roses ou couleur de viande crue. Pasteten aus Nachtigallenzungen oder welcher Vögel, Rotkehlchen, Kolibris, die Sklaven ihnen auf ziselierten Platten reichten. In meinem kindlichen Geist schien es mir, als müsste von ihnen infolge eines kunstvollen, verborgenen Mechanismus ein melodisch-kristallhelles Gezwitscher ausgehen. Das zauberhafte Konzert dieser toten Vögel, wobei ich sie, die Pasteten, mir in Form von Büschen oder Kuppeln vorstellte. Vermutlich, weil ich sie jenen Glasglocken gleichsetzte, die von ausgestopften bunten Vögeln bevölkerte Miniaturbäume umschließen, gespickt mit feinen, dreieckigen, spitzen Zungen, dunkelpurpur, wie jene bizarren Präservative, die ich später im Schaufenster eines Apothekers in Barcelona ausgestellt sah, zusammen mit Gummifutteralen für die Zunge, versehen mit rosa Zünglein oder von der Farbe rohen Fleisches. Arrosé de sauce verte, esclaves cuisiniers, que leur maître faisait mettre à mort pour tuer avec eux leur secret. Mit grüner Soße übergossen. Küchensklaven, die ihr Herr umbringen ließ, um mit ihnen ihr Geheimnis zu töten. Buisson de bambou, d'où sortait l'assourdissant pépiment des centaines d'oiseaux qui s'y réunissaient le soir avant de s'endormir, s'apaisant peu à peu, au fur et à mesure que l'obscurité envahissait le jardin, parcouru encore de frissons, de frémissements d'ailes, et encore quelques cris discordants, de plus en plus espacés, de plus en plus faibles. Puis, plus rien. Bambusbusch, aus dem das ohrenbetäubende Piepen hunderter von Vögeln drang, die sich abends vor dem Einschlafen dort versammelten, sich nach und nach beruhigend, je weiter die Dunkelheit über den Garten hereinbrach, durch den noch Schauer rauschender Flügel zuckten und noch einige misstönende Schreie, immer seltener, immer schwächer, dann nichts mehr. Elle réapparut, au-delà des tamarins, marchant maintenant sur la route d'un pas vif. Une touffe de roseau la cacha de nouveau, puis je la vis, passant devant cette ruine de faux style mauresque, couleur de pain cuit. Sie tauchte hinter den Tamarinden wieder auf, jetzt mit lebhaften Schritten auf der Straße gehend. Von neuem verbarg sie ein Büschel Schilfrohr. Dann sah ich sie, an jener Ruine von falschem maurischen Stil und von der Farbe gebackenen Brots vorbeigehen. Brise molle du crépuscule, froissant encore les feuilles, par moment. Matte Brise der Dämmerung, in der hin und wieder noch die Blätter rascheln. Lapant la sueur noire, passant leur langue desséchée sur leurs lèvres, ils la suivirent des yeux silencieusement. Les uns assis, d'autres allongés au pied du mur écroulé. Certains s'étaient déchaussés, altérés, gisant çà et là, comme après une bataille, dans leur uniforme couleur de poussière, entourés de cette odeur acide de sueur, flottant. Leurs fusils disposés en faisceau, avoir les pieds en fleurs, expression de fantassin, les doigts de pied en éventail, cactus, un épais buisson de figuier de Barbarie prolongeait le mur auprès duquel se tenaient leurs officiers un peu à l'écart, debout. Certains, les bras croisés, une jambe à demi pliée, portée en avant, leur dos épais, carré, encadré par deux courroies noires luisantes qui passaient par-dessus leurs épaules, se raccordaient par des anneaux de métal au ceinturon. Des guêtres de cuir noir luisantes, en forme de bulbe, enserraient leurs mollets. L'un d'eux avait des moustaches noires comme vernis. Les pointes du col de leur tunique étaient ornées d'écussons framboises. On aurait dit qu'ils étaient tout entiers en carton, en cuir bouilli. Den schwarzen Schweiß leckend, mit ihrer ausgetrockneten Zunge über ihre Lippen fahrend, folgten sie ihr schweigend mit den Augen, die einen sitzend, andere am Fuß der eingefallenen Mauer liegend, Einige hatten ihre Schuhe ausgezogen, durstig hier und dort hingestreckt wie nach einer Schlacht. In ihren staubfarbenen Uniformen, umgeben von jenem schwebenden, sauren Schweißgeruch. Ihre Gewehre zu Pyramiden aufgestellt. Keinen Saft in den Beinen haben, ein Ausdruck der Infanteristen. Die Zehen fächerarmig, gespreizt, Kaktee. Ein dichter Feigenkaktusbusch verlängerte die Mauer, an der ihre Offiziere etwas abseits standen. Einige mit verschränkten Armen, ein Bein halb gebeugt, vorgestellt. Ihre starken, breiten Rücken von zwei glänzenden schwarzen Riemen eingerahmt, die über ihre Schultern führten, durch Metallringe mit dem Gürtel verbunden. Knollenförmige Gamaschen aus glänzendem schwarzen Leder umschlossen ihre Waden. Eine von ihnen hatte einen gleichsam lackierten schwarzen Schnurrbart. Die Kragenecken ihres Waffenrocks waren mit himbeerfarbenen Abzeichen geschmückt. Man hätte meinen können, sie seien ganz aus Pappe, aus gehärtetem Leder. Des jardins arrosés arrivait toujours cette odeur acre, fraîche. On pouvait voir l'eau stagnant encore dans les sillons, entre les rangées de tomates, les roseaux dressés en faisceau, dessinant des raies parallèles. Quelque part, on entendait grincer la roue d'une noria. Von den besprengten Gärten kam immer jener frische, herbe Geruch. Man konnte das noch stagnierende Wasser in den Furchen zwischen den Tomatenreihen sehen, indes die zu Pyramiden aufgestellten Schilfrohre parallele Streifen zeichneten. Irgendwo hörte man das Rad eines Schöpfwerks knarren. Les oliviers gris, la montagne mauve, le ciel safran. Die Olivenbäume grau, die Berge malvenfarben, der Himmel safrangelb. Sans cesser de marcher, elle rattacha son peigne, noir dans le crépuscule. Un moment, ses deux bras levés. Je pus voir les touffes sombres de ses aisselles, ses bras levés comme deux cornes. Un instant, le peigne aux dents noires se détachant sur le ciel, disparaissant, passant deux ou trois fois dans sa chevelure, puis elle le planta dedans et rabaissa les bras. Ohne stehen zu bleiben, steckte sie ihren Kamm fest, schwarz in der Dämmerung. Einen Moment lang konnte ich, als ihre Arme erhoben waren, die dunklen Büschel ihrer Achselhöhlen sehen. Ihre Arme erhoben, wie zwei Hörner, wobei sich einen Augenblick lang der Kamm mit den schwarzen Zähnen vom Himmel abhob, verschwand, zwei- oder dreimal durch ihr Haar fahrend, dann steckte sie ihn hinein und senkte wieder die Arme. Léchant leurs lèvres desséchées de leur langue poilue. Die trockenen Lippen mit ihrer behaarten Zunge leckend. Une mince fissure jaune souffre séparait là-bas le ciel gris des montagnes. Plus loin que les barques, on pouvait encore les distinguer. Minuscules taches, géranium et jade. La mer était du même gris que le ciel. La plage, grise aussi. Séparée de l'eau par la bande plus sombre de sable mouillé, où la trace de leurs pas s'éloignait. À un endroit, l'une des traces bifurquait brusquement. S'écartant des autres, on pouvait la suivre quelques mètres dans la zone de sable humide, puis elle disparaissait. Au-delà de la frange de débris rejetée par les tempêtes de l'hiver, où les pieds n'avaient plus laissé dans le sable sec que de vagues trous informes, confondus parmi la succession chaotique de dunes miniatures et de creux laissés là par tous les pieds qu'il avait foulés. Ein schmaler, schwefelgelber Riss trennte dort drüben den grauen Himmel von den Bergen. Weiter entfernt als die Boote konnte man sie noch erkennen. Winzige Flecken, geraniumrot und jadegrün. Das Meer war vom selben Grau wie der Himmel. Der Strand ebenfalls grau, vom Wasser durch den dunkleren Streifen nassen Sands getrennt, in dem die Spur ihrer Schritte sich entfernte. An einer Stelle zweigte eine der Spuren plötzlich ab, von den anderen wegführend. Man konnte ihr einige Meter in der Zone feuchten Sands folgen, dann verschwand sie jenseits des Saums der von den Winterstürmen angeschwemmten Trümmer, wo die Füße im trockenen Sand nur noch vage, formlose Löcher hinterlassen hatten, kaum zu unterscheiden zwischen der chaotischen Aufeinanderfolge von Miniaturdünen und Mulden, die alle Füße, die darauf getreten waren, dort hinterlassen hatten. Enfant roi, rose crevette, joufflu, sur les timbres postes entourés de dignitaires et d'évêques, la tenue de parade des officiers comporte une écharpe de soie bleu ciel portée en sautoir. Certains étaient maigres, desséchés, semblables à des bouts de bois. À un moment, ils s'écartèrent un peu, et au milieu de leur cercle, déférent, je le vis, assis sur une petite butte, avec sa tête métallique de scarabée, ses mandibules, son bec charbonneux, dentelé, gras, ventru, informe, ses courtes jambes noires pendantes. Montagne constellée de scintillantes étoiles, de rubans moirés aux suaves couleurs, de fleurs de sang, citron, azur, cerise, grenat, couleurs d'herbe, couleurs de crépuscule, d'aube, de pervenche, safran, rubis, indigo, chatoyant sur le fond sévère, immense et vide de sa tunique. Königskind, Garnelenrosa, pausbäckig, auf den Briefmarken umringt von Würdenträgern und Bischöfen. Die Paradeuniform der Offiziere enthält eine quer über der Brust getragene himmelblaue Seitenschärpe. Einige waren mager, ausgetrockneten Holzstücken ähnlich. Mit einem Mal traten sie ein wenig auseinander, und in der Mitte ihres ehrerbietigen Kreises sah ich ihn, auf einer kleinen Anhöhe sitzen, mit seinem metallischen Skarabäuskopf, seinen Kiefern, seinem gezackten kohlschwarzen Schnabel, fett, dickbäuchig, unförmig seine herabhängenden kurzen schwarzen Beine. Berg übersät mit funkelnden Sternen, moirierten Bändern in lieblichen Farben, von Blumen, von Blut, Zitronengelb, Azurblau, Kirschrot, Granat, Farbe von Gras, Farbe der Abenddämmerung, des Morgengrauens, von Veilchen, Safran, Rubin, Indigo, schillernd auf dem strengen, weiten und leeren Untergrund seines Waffenrocks. Langue passant et repassant sur les lèvres crevassées et ce dard, encre et coquelicot. Zunge, immer wieder über die rissigen Lippen fahrend. Und dieser Spieß, tintenschwarz und mondblumenrot. Dans la nuit presque tombée, je pouvais voir la tache laiteuse de ses cuisses. Puis, elle remit ses bas, et tout fut noir, sauf la robe de l'enfant, toujours assise à côté d'elle, sur le sable, et la frange d'écume ondulant, molle, sans bruit. Là-bas, ils avaient cessé de jouer au ballon, et commencé à s'affairer autour des barques. Du côté opposé au couchant, le ciel se confondait tout à fait avec la mer. Par un trou entre les nuages, je pus voir la première étoile. Ses branches avaient l'air de s'allonger et de se raccourcir, tour à tour, rétractiles. In der fast hereingebrochenen Nacht konnte ich den milchigen Fleck ihrer Schenkel sehen. Dann zog sie ihre Strümpfe wieder an und alles war schwarz. Außer dem Kleid des kleinen Mädchens, das noch immer neben ihr im Sand saß und dem lautlos matzig wellenden Gischtsaum. Da drüben hatten sie aufgehört, Ball zu spielen und begannen sich ringsum die Boote zu schaffen zu machen. Auf der dem Sonnenuntergang entgegengesetzten Seite verschmolz der Himmel mit dem Meer. Durch ein Loch in den Wolken konnte ich den ersten Stern sehen. Seine Strahlen schienen sich abwechselnd zu verlängern und zu verkürzen. Einziehbar. Celle en noir, disparu, les deux corsages, géranium et vert, même plus visible maintenant. Die in Schwarz verschwunden, die zwei Blusen, die geraniumrote und die grüne, jetzt nicht einmal mehr zu sehen. Das Haar der Berenike, La Chevelure de Bérénice, von Claude Simon, aus dem Französischen von Eva Moldenhauer, zweisprachige Funkbearbeitung Klaus Schöning. Stimmen Fanny Ardan, Ingo Hülsmann, Corinna Kirchhoff und Chris Pichler. Klangkomposition Nadja Schöning. Ton und Technik Lutz Pahl, Pascal Besnach und Hermann Leppich. Regieassistenz Cordula Dickmeis und Clarisse Cousset. Regie Klaus Schöning. Produktion Deutschlandradio Kultur 2010.